Wunderbare Entdeckungen hat also Wendling gemacht, als er auszog, Schichten im Markus-Evangelium zu suchen. Doch Wendling hat mit seiner Drei-Schichten-Hypothese schon bei den theologischen Kritikern nicht viel Anklang gefunden. Und unser Urteil über diese Hypothese fällt einfach vernichtend aus. Wenn wir hören, dass beispielsweise Markus 2 zu den wahren Berichten eines anerkannten und sanktionierten Evangeliums, eine solche Gemeindeschrift wäre ja das Werk des älteren Erzählers gewesen, dramatische Vor- und Nachspiele hinzuerfindet und gewisse allbekannte Geschehnisse aus dem Leben Jesu willkürlich verdoppelt, dann steht für uns ein ablehnendes Urteil fest. Aus psychologischen Gründen, die bereits zur Genüge erörtert wurden, müssen wir den angeblichen Urchristen Markus II aus der Reihe geschichtlicher Persönlichkeiten wieder streichen. Vollends über den dummschlauen Redaktor als den eigentlichen Markus-Evangelisten brauchen wir nicht mehr viel Worte zu vergeuden. Denn ein urchristliches Individuum, das es fertigbrächte, eine Gemeindeschrift mit Zustimmung der Gemeinde inhaltlich bis auf den Grund zu verpfuschen, hat nur in der Welt der Gedankenphantome Heimatrecht. Darum brauchen wir uns auch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wie es möglich gewesen sei, dass ein Machwerk schlimmster Güte von den Mitchristen mit Beifall begrüßt und als verpflichtende Schrift in den Gemeinden eingeführt werden konnte, während das anerkannte alte Evangelium abgedankt wurde und für immer verschwand. Da also zwei der von Wendling entdeckten Bearbeiter sich wieder ins Nichts verflüchtigen, so bleibt nur noch ein Verfasser, nur noch der angebliche Evangelist Markus als Verfasser des nach ihm benannten Evangeliums übrig. Wendlings Versuch, Schichten in diesem Evangelium festzustellen, ist im ganzen Umfange gescheitert. Die wahre Ursache und der Zweck der erwähnten seltsamen Erscheinung im Markus-Evangelium und in den anderen Evangelien sind in einer ganz anderen Richtung zu suchen und zu finden, als alle bisherigen Forscher für selbstverständlich angenommen haben. Erst an späterer Stelle, wenn wir die Fabrikationsrezepte verraten werden, nach denen die Evangelien angefertigt worden sind, wird der Leser über den wahren Ursprung und Charakter der hier angeschnittenen Probleme unterrichtet werden. Nur über die Doubletten, die Verdoppelungen, soll einiges vorweg gesagt werden. Und zwar deshalb, weil alle Kritiker gerade in dieser Erscheinung den besten Beweis für das Vorhandensein von Schichten, von Quellen verschiedener Herkunft erblicken. Wer aber Doubletten auf das Ausschreiben zweier verschiedener Vorlagen, also Quellen, zurückführt, operiert stillschweigend mit der Nachlässigkeit und Dummheit der Evangelienverfasser. Denn diese Leute müssten dann niemals selbst bemerkt haben, dass sie zum Beispiel einen Ausspruch Jesu zweimal abgeschrieben hätten. Und das psychologisch Merkwürdige besteht darin, dass alle drei Synoptiker ihre Verdoppelungen nicht bemerkt haben sollen. Das Allerseltsamste jedoch tut sich darin kund, dass der Evangelist Markus die Doublette von der wunderbaren Speisung nicht nur nicht kannte, sondern die beiden Berichte sogar nur erdichtete Jesusworte als nicht identisch ausdrücklich hervorhob. Und dies ausdrückliche Unterstreichen der Nicht-Identität von zwei gleichen Ereignissen führt uns auf die Lösung des Doublettenrätsels. Die Verdoppelungen sind nicht etwa aus Versehen und Nachlässigkeit eingedrungen und stehen geblieben, sondern sie sind absichtlich als solche angebracht worden. Natürlich nicht von Urchristen, sondern von den Urhebern der mittelalterlichen Fälschungsaktion. Die Doublette ist ein, auch in der gefälschten weltlichen Geschichte des Mittelalters, beliebtes taktisches Mittel, ein Faktum bewusst zu variieren. Die neutestamentlichen Kritiker haben auch schon längst bemerkt, ohne allerdings diese Beobachtung richtig deuten zu können, dass beispielsweise bei Verdoppelungen von Redestücken diese Stücken das zweite Mal in anderem Zusammenhange und in etwas modifizierter Fassung wiederkehren. Es handelt sich bei den Doubletten um eine Nebenform des absichtlichen Widerspruches, das heißt um absichtliche Modifizierung eines Faktums aus dogmatischer Notwendigkeit. Zweitens, R. Thiels Hypothese von den drei Markus-Evangelien. Im Jahre 1938 legte sich Thiel, ebenfalls kein Theologe, erneut die Frage vor, welcher Schluss wohl aus den vorhin angeführten Erscheinungen auf die Entstehungsweise des Markus-Evangeliums zu ziehen sei. Auf Thiel machten ganz besonders die Wiederholungen im Markus-Evangelium Eindruck. Wenn ich mehr als 60 auffällige Wiederholungen aufzeigen kann, sogar dreifache, und darunter 30 Fälle, wo geradezu im selben Atemzuge dasselbe mit anderen Worten doppelt gesagt wird, dann gibt es dafür schwerlich eine andere Erklärung, als dass im Markus-Evangelium verschiedene Schriften ineinander geschmolzen sind, und zwar ungeschickt verschmolzen sind, sodass die Bestandteile sich noch unterscheiden lassen. Wenn wir in diesem Zusammenhang hören, dass der allerneueste Schichtenscheider E. Hirsch im ganzen Markus-Evangelium nur ganze drei Doppelerzählungen annimmt, so setzt uns Thiels Entdeckung von Dutzenden von Verdoppelungen beträchtlich in Erstaunen. Wie emsig muss doch Thiel gesucht haben, dass er wirklich so viele fand. Sehen wir uns einmal einige solcher Wiederholungen an. Wohlverstanden, es soll sich hierbei um das zweimalige Erzählen desselben Ereignisses handeln. Der Bericht von der Taufe, Markus 1,11, und der Bericht von der Verklärung, Markus 9,7, beziehen sich nach Thiel auf ein und dasselbe Geschehnis. Für blöde Augen ist zwar das Faktum der Identität beider Ereignisse durch die verschiedenartigen Situationsangaben und die verschiedenartige Einkleidung nicht so schnell oder überhaupt nicht erkennbar. Der Doublettenfachmann Thiel dagegen braucht nur zu lesen, dass in beiden, anscheinend so verschiedenen Erzählungen, derselbe Ausspruch, nämlich »Das ist mein geliebter Sohn«, vorkommt. So gilt ihm als erwiesen, dass Taufe und Verklärung im Grunde genommen dasselbe historische Faktum darstellen. Ein anderer Thielscher Identitätsfall ist folgende. Die Geschichte vom unreinen Geist in der Synagoge zu Kapernaum, Markus 1,23, und die Geschichte vom fallsüchtigen Knaben, Markus 9,25, sind historisch genommen einerlei. Und warum? Weil beide Male Jesus einen stummen Dämon bedroht. Wendet man nun schüchtern ein, das eine Mal sei doch von einem besessenen Manne in einer Synagoge, das andere Mal aber von einem fallsüchtigen Knaben in einer ganz anderen Umgebung die Rede, so antwortet uns Thiel, das habe nichts zu bedeuten. Für den Doublettenfachmann sei eben der historische Kern, dass Jesus einen stummen Geist bedroht habe, das entscheidende Moment. Noch ein Beispiel. Als geschichtliche Begebenheit sind die Erzählungen von der Heilung eines Aussätzigen, Markus 1,45, und von der Heilung des Besessenen von Gerasa, Markus 5,20, nur Doubletten desselben einen Faktums. Beweis nach Thiel, beide Male verkündet ein Geheilter die an ihm geschehene Wundertat.